Die Offenheit der Kultur. Der Tatort dauert 90 Minuten. Dann ist der Fall gelöst, der Täter gefasst und die Ordnung wiederhergestellt. Die Kommissare haben ihre Eigenarten, sind aber eindeutig die Guten. Natürlich ist auch der Tatort mit der Zeit gegangen, aber als traditionelles Narrativ der alten Bundesrepublik bedient er bis heute den konservativen Wunsch nach Struktur und Klarheit. Er spricht eher jene Zuschauer an, die deutlich zwischen Gut und Böse unterscheiden wollen und sich bei Problemen nach einer Auflösung und bei Geschichten nach einem Abschluss sehnen. Die junge Generation hingegen kann nicht nur besser als ihre Eltern und Großeltern mit Fremdheit, Mehrdeutigkeit und Wahrheit leben, sie findet all das sogar ästhetisch ansprechend. Daher sind Komplexität und Ambivalenz ein neues und dominierendes Merkmal der Unterhaltungsindustrie. Die großen Narrative unserer Zeit, also Fernsehserien und Computerspiele, die besonders bei jungen Menschen beliebt sind, setzen weder auf eindeutige Rollenverteilungen noch auf eine abgeschlossene Handlungsführung. So entwerfen die erfolgreichsten US-amerikanischen Serien wie The Sopranos, Homeland, Game of Thrones, Breaking Bad, House of Cards oder Westworld Charaktere mit feinen Schattierungen und Geschichten, die bis zur Grenze der Verständlichkeit verdichtet sind. Die oft zerrissenen Hauptfiguren begehen moralisch verwerfliche Taten, gewinnen aber trotzdem das Verständnis und Mitgefühl der Zuschauer. In großen Hollywood-Produktionen ist das nicht anders. Selbst der von Daniel Craig gespielte James Bond ist nicht mehr der unbesiegbare Gentleman-Spion, sondern ein traumatisierter Alkoholiker und trotz maskuliner Statur verletzlicher Mann. Die neuen Hauptfiguren sind nicht mehr klassische Helden, sondern sie verlangen von den Zuschauern, sich mit moralischer oder existenzieller Ambivalenz auseinanderzusetzen. Horkheimer und Adorno haben 1944 in ihrer Dialektik der Aufklärung kritisiert, die Kulturindustrie bestünde bloß im Geschäft der Unterhaltung und würde gar nicht mehr vorgeben, Kunst zu sein. Vielmehr käme es der Massenkultur aus Kino und Rundfunk lediglich auf die handwerklich perfekten Effekte an. Sie fordere keine denkende Aktivität beim Zuschauer, sondern sei dem bloßen Vergnügen verpflichtet und würde die Zuschauer mit der Ideologie des Kapitalismus indoktrinieren, um sie gefügig zu machen. Während die Geschichten und Genres der Massenkultur klar kategorisierbar seien, würde echte Kunst dagegen ästhetische Erfüllung immer als gebrochen darstellen.